Flexible. Was mal auf einem anderen Style. Yeah, yeah. Und wir alle werden stopp, ich krieg den Kerker, ey, nicht auf, da draußen ist ein Leben, doch ich gebe hier drin drauf Perle, nein, ich geb hier drin nicht auf Ärger, ich eben noch Ärgste über diese Barriere aus der Scheißmaterie. Hinter Gitter stehen, außer mir Mensch ist einer Hinterwelt dagegen, die Hälfte meines Lebens im Mittelpunkt der Kehre stehen, shit, redet in Mitten inzwischen, der Rhythmus angebenen auf frisch gewischten Tischen, auf Blitzen frisch gestrichenen Küchenzeilen, den frisch aufgebrühten Kaffee mit den Kiddies teilen, am Nachmittag oder mit einem Schnipsen der Finger aus Knipsbachen. Lädt die Lichter am Abend danach, wenn sie dich nach dem Kiffen ab und zu Akt schickten. Einen Abend allein, um den Styles zu feilen, doch keiner hat Bock, Writings zu grinden. Alles Leichen, flatternde Leichen. Ja, die Langeweile fickt zwischen entschleunigter Heile. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine Zwille und lange Steine und gechillte Gebeine, denn ich hab was gegen Glasscheiben, es sei denn, sie halten Dinge im Rahmen. Und diese Dinge sollten Dinge zu sagen haben, wer zuletzt klatscht, hat die Hand zur Faust geballt und wer auf Rache raus ist, sollte zwei Gräber schaufeln da draußen. Jo, da draußen ist es kalt die meiste Zeit des Jahres, da draußen ist es langweilig die meiste Zeit des Jahres, weil da keiner was startet. Außer Freibad fahren, okay. Oder daheim mit nem Auge auf Dreisatz starren. Oder mit dem anderen auf Kurve Haare aufs iPad starren. Mutmaßen, ich will zurück in die rigorosen Metropolen, die mir Ladies und die Hose an die Kehle holten. Das Gegenpol zum erlebnislosen Game of Thrones von den Pistoleros, der Goldschoße, die sich Playstations holen. Ebenso wie Teleskope, G.O.D., Ghost, Ledersofas oder eben Holztuschgezocke. Ist ihr Leben alles vorhanden, nur das Leben fehlt aus den Probanden, aus allen Rotzhanzen, aus allen Kopfknallern, aus dem Fortpflanzungsdrang entstanden Hortkindern, wurden Dorfkinders, die sich fortbilden, und das ist nicht verbitten. Doch inzwischen nur noch zwischen Horst und Wulpetinger und sitzen wieder zu finden, lässt Stimmungen sinken wie Flinten zum Independence Day. Nee, es lässt das Messer aus der Spring in der Tasche, lässt Casper singen übers Hinterland und Asche, lässt mich hier sitzen und texten, während andere die Welt vermessen, lässt es mich einsitzen, schlaflose Fallspitzen schmiedend Striche in Steine ritzen und das Zeitgefühl nicht gänzlich zu vermissen, nimmt der Mond ab und zu. Ich sitze hinter Gitterstäben aus von Nissen geprägtem Hinterwelt der Leben Broadcast, bis der Brad hier eine Show macht. In immensen Gegenden mit dem Gefühl meine Zeit zu verschwenden, denn mit den Implementen denkend implementiert durch Trends, Friends, Anerkennung meiner Health zu campen oder Trends zu trancen. Doch ich will rennen, ich will Narben fassen, die Zunge raushängen lassen und nach Fressen schnappen, die da rausgehen, Fahrtwind in den Haaren haben, das Glas fallen lassen, als wäre es alle. Yo, klar, denn ich bin ein Mensch, der den Besten gegen dir nach Mensch keine Obergrenze kennengelernt hatte, kennt, und ich will sprechen, ich will lachen, ich will feiern, ich will tanzen, ich will geben, ich will haben, ich sah Elefanten tanzen auf Bananenschalen, ich will kragen weiter, die Scheinheiligkeit der Menschen ist Gewöhnungssache, ja, reine Gewöhnungssache. Sie sagen zu dir Flattenbrot, doch wollen Döner haben oder besser noch Kekse oder Römerbraten, doch ich geb ihnen es Kastanien zum Wildfallen, Rapfleisch oder Rente eh oder Gazelle, alles ganz frisch auf den Beat, alles frisch vom Spieß, denn das einzige was hier im Hinterland noch geil bleibt ist das in der Sonne gereifte Wildlife-Fleischei auf die Rap-Styles.